Liebe Geschwister, ich grüße euch sehr herzlich. Wir sind gerne hier. Und es war mir von vorm Urlaub klar, dass ich unmittelbar danach hier wieder zu predigen habe. Man sucht sich ja irgendwie das auch mal aus, so, ne? Und ich habe deshalb ein Buch mit in Urlaub genommen, das ich eigentlich nicht mit in Urlaub genommen hätte. Aber das Thema, über das ich heute Morgen zu sprechen habe, ist aus diesem Buch entnommen. Ich habe dieses Buch kurz im letzten Jahr vorgestellt, weil ich eine Predigtreihe begonnen hatte zu dem Thema Gemeinde der Zukunft. Und mein Untertitel hieß dann Zukunft der Gemeinde. Reinhard Spinke hatte dieses Buch veröffentlicht im letzten Jahr, 10 Koordinaten für einen geistlichen Aufbruch. Und mein Interesse war nicht, dieses Buch zu referieren in den Predigten, sondern mein Interesse war, die Themen, die hier angesprochen sind, uns einfach ein Stück nahe zu bringen. Und heute ist für mich die letzte Einheit, die mit diesem thematischen Bogen zu tun hat, Gemeinde der Zukunft. 2 Stichworte gibt es dazu. Das erste Stichwort heißt klein und das zweite Stichwort heißt königlich. Und Reinhard Spinke hat in seinem Buch diese Begriffe verwandt und hat sie genannt Koordinaten. Also Punkte, an denen man sich orientieren soll für Gemeindeleben, für Gemeindearbeit. Und ich finde es sehr spannend, mit diesen 2 Begriffen umzugehen, klein und königlich. Und ich bin dankbar, Simone, für das, was du uns erzählt hast, weil das den ersten Begriff sehr deutlich macht, ja, diesen Begriff des Kleinen. Da gibt es 3 kleine Ziegenherden in Afrika. Oder es gibt ein kleines Waisenhaus, eine Mutter, die selber durch eine schwierige Situation gegangen ist, wird mit einmal zur Waisenmutter für andere. Oder es gibt eine Ärztin, die das, was sie erwirtschaften kann, reinsteckt in ein kleines Krankenhaus und sich freut, wenn das Regal mit Medikamenten gefüllt ist. Das waren ja die Stichworte, die uns eben begegnet sind. Und ich finde das gut. Und wir sind hier zusammen heute mit relativ vielen Leuten. Aber als wir mitten in der Corona-Zeit steckten, da saßen vielleicht nur die Hälfte oder noch weniger als die Hälfte hier im Gottesdienstraum. Und das ist die Spannung, mit der wir immer und immer wieder umzugehen haben. Als in Hannstedt oder als diese Corona-Zeit begann, da hat der evangelische Pfarrer in Hannstedt sich entschlossen, eine freitagsabends immer eine Andacht zu halten vor der Kirche. Die Leute konnten nicht in die Kirche rein. Es war eigentlich alles zu und dann hat er gesagt, ich stelle mich vor die Kirchentür. Und dann hat er sich vor die Kirchentür gestellt. Ein Mitarbeiter aus der Gemeinde hat einen Choral geblasen auf seiner Posaune. Und dann hat er die Losungen vorgelesen und hat mit den 2, 3 Leuten, die da standen, das Vaterunser gebetet und hat noch etwas dazu gesagt. Und dann war das schon wieder zu Ende. Ein paar Minuten nur. Aber im Laufe der Wochen und der folgenden Wochen und Monate hat sich diese Gruppe von Menschen, die wusste, am Freitag um 19 Uhr gibt es diese Andacht mitten im Dorf, hat sich sehr erweitert. Und es waren zum Teil zwischen 20 und 30 Leuten, die da gekommen sind, um daran teilzunehmen. Aus kleinem Anfang hat Gott etwas gemacht und bis heute findet diese Art von Veranstaltung statt und ist ein Signal in den Ort Hannstedt hinein. Finde ich total klasse. Freue mich sehr darüber, dass so etwas dort passiert ist. Aber es geht um mit diesem Stichwort klein. Gemeinde der Zukunft klein. Tja, eigentlich möchte das keiner sein, ne? Also, ich kann mich noch erinnern, mein erstes Auto war sehr klein. Es war sehr klein und ich konnte es mit meinem Lehrlingsgehalt 240 Euro bezahlen. Aber es hat auch nicht gehalten, bis ich zu Hause war. Ich musste es zwischendurch reparieren. Okay, das macht nichts. Ich habe das Auto geliebt und ich habe es eine Weile gefahren. Heute habe ich nicht mehr so ein kleines Auto. Irgendwie haben sich Dinge verändert. Man strebt doch danach, dass man das nächste Mal qualitativ ein bisschen besser sein kann und vielleicht auch ein bisschen komfortabler und dass die Bettlänge, mit der man unterwegs ist im Wohnmobil, nicht nur 2 Meter ausmacht, sondern vielleicht tatsächlich 2,20 Meter und man sich bequem ausstrecken kann. Kann alles sein. Ja, wer möchte schon gerne klein sein? Aber Ich möchte euch gerne einen Satz vorlesen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch, aus dem fünften Buch Mose. Da wird etwas über das Volk Israel gesagt. Und im Blick auf dieses Stichwort Größe. Und ich lade euch ein, einfach kurz mal zuzuhören. Im fünften Mose 7 von Vers 6 an. Ich benutze die Bibelausgabe Hoffnung für alle. Ihr seid ein heiliges Volk. Ihr gehört ganz dem Herrn, eurem Gott. Unter allen Völkern der Welt hat er euch als sein Volk auserwählt. Das hat er nicht getan, weil ihr zahlreicher wärt als all die anderen Völker. Ihr seid ja das Kleinste von allen Völkern. Nein, aus Liebe hat er sich zu euch gewandt und weil er das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat. Darum hat er euch auch mit großer Macht aus der Sklaverei in Ägypten herausgeholt. Er hat euch aus der Gewalt Pharaos, des Königs von Ägypten, befreit. So erkennt doch, der Herr, euer Gott, ist der wahre und treue Gott. Man könnte noch ein bisschen weiter lesen, aber es ist nicht unser Thema, das zu verfolgen, was jetzt im Blick auf das Volk Israel zu sehen ist. Aber das, was sich zeigt als biblischer Befund zu diesem Stichwort klein, ist die Geschichte des Volkes Israel. Ist die Geschichte des Volkes Gott, Israel. Gott hat seine Geschichte mit diesem Volk begonnen, mit einem Mann namens Abraham, dem er gerufen hat, seine Heimat zu verlassen, aus seiner familiären Umfeld wegzugehen, in ein Land, das er noch überhaupt nicht kannte. Gott hat nichts anderes von ihm gewollt, als dass dieser Mann ihm vertraut. Und sich deshalb auf den Weg macht. Und er hat es gemacht. Und die Geschichte des Lebens Abrahams ist die Geschichte eines Mannes, der mit Gott unterwegs war. In allem Auf und Ab, in allem Hin und Her, in allen Schwierigkeiten, die dazugehören, hat dieser Mann an der Beziehung zu Gott festgehalten und ihm geglaubt. Und Gott konnte ihn führen und konnte ihn gebrauchen und hat daraus etwas werden lassen. Oder ich könnte die Geschichte nehmen eines Josef, aus der ein großes Volk geworden ist, aus der Familie Jakobs ist ein großes Volk geworden. Wo? In ägyptischer Sklaverei. Und als sie befreit wurden aus dieser Sklaverei, waren es so viele Menschen, wie heute in Hamburg leben. Über 1,6 Millionen Menschen. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, die Gott 40 Jahre lang versorgt hat auf der Wanderung durch die Wüste. Gott hat etwas gemacht. Und warum hat er das getan? Aus Liebe. Und ich gehe mal bei diesem Stichwort, ich bin immer noch bei dem Thema Gemeinde der Zukunft und das Stichwort klein. Und ich gehe mal hinein in das Neue Testament und ich begegne dort demselben Stichwort, derselben Beobachtung wieder. Die ersten Gemeinden, die entstanden, waren keine Riesengemeinden, auch wenn in Jerusalem über 3000 Menschen sozusagen an einem Tag zum Glauben kamen. Dennoch waren die Gemeinden, von denen uns im Neuen Testament berichtet wird, keine großen Gemeinden. Aber sie waren überall zu finden nach einiger Zeit. Und Gott hat aus kleinen Anfängen sein Reich gebaut. Ich lese uns einmal vor, was im Lukas-Evangelium in Kapitel 12 steht. Also ich habe ja einen Vorteil für mich, wenn ich Predigt mache, ne? Dann habe ich so rote Zettel hier drin, ne? Damit ich die Bibelstellen auch finde. Das finde ich irgendwie auch wichtig. Und ne? Also Lukas 12 im Vers 32, das ist ein Abschnitt im Lukas-Evangelium, der einige Dinge aus der Bergpredigt, die wir ja auch am Anfang des Matthäus-Evangeliums finden, nochmal aufgreift. Und da steht Folgendes. Er weiß genau, was ihr alles braucht. Sorgt euch nicht, sorgt euch vor allem um das Reich Gottes. Dann wird euch Gott alles andere geben. Und dann kommt der Satz, um den es mir ankommt. Du kleine Herde, du brauchst keine Angst zu haben vor der Zukunft. Denn dir will der Vater sein Königreich schenken. Da begegnen uns diese beiden Begriffe. Kleine Herde und königlich. Das ist die Perspektive, die Gott für christliche Gemeinde hat, die er für uns hat. Klein, okay, auch wenn uns das vielleicht gar nicht gefällt, aber eine königliche Perspektive. Und ich möchte ein bisschen noch mal was sagen. Im 4. Jahrhundert hat sich die Situation für die christliche Kirche geändert. Warum? Weil der römische Kaiser nicht mehr die Christen bekämpfte, sondern ihnen einen Status gab in seinem Reich. Und plötzlich wurde die christliche Kirche sozusagen eine staatlich anerkannte Größe. Es hat seine Auswirkungen gehabt, ganz positiv, aber es hat auch negative Auswirkungen gehabt. Und über viele Jahre hinweg hat sich der Weg der Kirche in ihrem Wachsen und in den vielen Verzweigungen, die es gab, ausgewirkt zu einem markanten gesellschaftlichen, zu einer markanten gesellschaftlichen Bedeutung. Aber das ist heute nicht mehr so. Ist heute nicht mehr so. Die EKD anerkennt in ihren Verlautbarungen, dass sie heute nicht mehr im eigentlichen Sinne Volkskirche ist, sondern dass sie eigentlich nur ein Angebot machen kann der Beziehung im Glauben zu Gott. Dass sie aber ihre Rolle, die sie über viele Jahre eingenommen hat, gar nicht mehr ausfüllt. Es gibt keine Anerkennung der evangelischen Kirche mehr als meinungsprägende Macht. Das hat sich verändert in unserer Gesellschaft. Das muss man sehr sehen. Und das gilt natürlich auch für die katholische Kirche. Und es gilt auch für die Freikirchen. Da mag es viele Unterschiede geben, noch im Einzelnen. Aber das ist eigentlich das, was man beobachten kann und beobachten muss. Dass die Kirche, dass der Einfluss der Kirche insgesamt schwindet, zumindest hier in Europa. Es gibt andere Bereiche auf dieser Welt, wo der Einfluss der Kirche und des christlichen Lebens größer ist als hier in Europa. Damit müssen wir umgehen. Damit müssen wir als christliche Gemeinde auch hier vor Ort umgehen. Wir müssen damit umgehen, dass wir keine ausreichenden Ressourcen an Personen haben, um das zu bewältigen, was wir vielleicht gerne machen würden. Unsere Kraft ist begrenzt. Und wenn ich das so sage, dann werden sich einige daran erinnern, dass es im Neuen Testament, am Ende des Neuen Testamentes, in der Offenbarung, Sätze gibt, die genau darauf sich beziehen. Ich möchte uns das lesen aus dem dritten Kapitel der Offenbarung, aus den sogenannten Sendschreiben. In der Offenbarung, der an die Gemeinde in Philadelphia gerichtet ist, lesen wir Folgendes. Offenbarung 3, Vers 8. Ich weiß, was du getan hast und was du geleistet hast. Siehe, ich habe dir eine Tür geöffnet, die niemand verschließen kann. Deine Kraft ist klein, aber du hast an meinem Wort festgehalten und dich unerschrocken zu mir bekannt. Ich habe dir eine Tür geöffnet. Kleine Kraft, offene Tür. Ich glaube, das ist etwas, worüber wir auch als Ortsgemeinde hier immer wieder nachdenken müssen. Was bedeutet das für uns, wenn unsere Kraft begrenzt ist, weil wir eben nicht, wer weiß, wie viel Manpower haben und Gott uns doch offene Türen gibt? Gibt er uns offene Türen? Wenn wir nicht als Gemeinde die Gemeinde sind, von der man vor allen Dingen in Schneverdingen spricht, was heißt das denn dann für uns? Heißt das dann, okay, wir sind ein kleiner Privatclub? Nein, das sind wir nicht. Sondern wir haben mit den Möglichkeiten unserer Gemeinde, das heißt bezogen auf uns, auf jeden Einzelnen von uns, haben wir dennoch Aufgaben. Wir haben eine Verantwortung, auch in diesem Ort. Interessant ist, es hat in der katholischen Kirche die Bewegung der Jesuiten gegeben. Ignatius von Loyola hat im Nachdenken über die Bedeutung des christlichen Glaubens einiges formuliert, und das hat er genannt Aufbruch in den Abstieg. Das ist eine interessante Formulierung. Aufbruch in den Abstieg. Und was hat er damit gemeint? Er hat gesagt, wir müssen, wenn wir als Christen unterwegs sein wollen in dieser Welt, müssen wir uns fragen lassen, ob Gott Einfluss nehmen darf auf die Gestaltung unseres Lebens. Und ich glaube, einige von uns kennen diese Frage. Das ist ja keine unsinnige Frage. Wenn wir an ihn glauben und mit ihm leben, darf er das Recht haben, uns zu sagen, wie wir unser Leben gestalten sollen. Was heißt das denn dann? Aufbruch zum Abstieg. Ignatius von Loyola hat gesagt, wir müssen uns nicht denen zuwenden, die reich genug sind in dieser Welt und die es gut haben, sondern wir müssen uns denen zuwenden, die bedürftig sind und die unsere Hilfe brauchen. Wir müssen überlegen, wie wir mit den Menschen umgehen, die uns brauchen. Interessant ist, dass ein Professor, der in Harvard eine anerkannte Größe war, irgendwann genau dies verstanden hat und sich entschlossen hat, die letzten 10 Jahre seines Lebens in einer christlichen Gemeinschaft, die sich vor allem um Menschen mit mehrfachen Behinderungen kümmerte, zu leben. Er hat seinen Job als Professor an der Universität aufgegeben und ist geistlicher Leiter einer Einrichtung in Toronto geworden. Und er hat in einem seiner Bücher beschrieben, Henry Nouwen heißt dieser Mann, er hat in einem seiner Bücher beschrieben, dass es für uns immer 3 Versuchungen gibt. Die erste Versuchung, die wir haben, ist, bedeutungsvoll zu sein. Und denke dem mal ein bisschen nach. Habe ich eine Bedeutung? Ne? Für wen? Für was? Die zweite Versuchung ist, wir möchten Eindruck machen. Und die dritte Versuchung ist, wir möchten mächtig sein. Also, ihr könnt die 3 Stichworte ruhig mal mit nach Hause nehmen, wenn ihr wollt. Ne? Es macht Sinn, darüber nachzudenken. Und mich hat das, ich habe das im Urlaub gelesen, ziemlich betroffen gemacht, als ich nochmal über diese Zusammenhänge nachgedacht habe. 3 Versuchungen. Bedeutungsvoll zu sein, Eindruck zu machen, mächtig zu sein. Gott gibt uns einen Platz. In all der Größe, die da ist, oder der Kleinheit, die da ist, der kleinen Kraft vielleicht, gibt er uns einen Platz. Und er gibt uns eine Aufgabe. Christliche Gemeinde, Gemeinde der Zukunft, klein. Das zweite Stichwort für heute Morgen ist christliche Gemeinde, Gemeinde der Zukunft, königlich. Königlich. Ich lese uns den Text, der für mich ein Schlüsseltext ist an dieser Stelle. Er steht im 2. Petrus, im 1. Petrusbrief im Kapitel 2. Der Apostel Petrus schreibt an die, jetzt stelle ich fest, dass ich meinen Zettel nicht da reingeklebt habe oder ist rausgefallen, aber macht er nicht, ich finde die Stelle ja auch so. Ich muss nur ein bisschen was reden und während ich das sage, dann kann ich da blättern. Ersten Petrus 2, Vers 9. Ihr seid das von Gott auserwählte Volk. Ihr seid seine königlichen Priester, Menschen, die ihm gehorchen und sein Eigentum sind. Und deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkündigen, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt hat. Ihr seid Gottes auserwähltes Volk, sein königliches Priestertum. Priester sind immer Vermittler zwischen Gott und Menschen. Sie stehen an einer Stelle und sorgen dafür oder helfen dazu, dass Gott bei den Menschen ins Gespräch kommt und Menschen mit Gott ins Gespräch kommen. Dass Gott in eine Beziehung tritt zu Menschen und dass Menschen in eine Beziehung treten können zu Gott. Wir, wenn ich sage wir, dann meine ich uns, die wir Christen sind. Wir sind Diener des Königs. Wir sind Diener als und in unserer Aufgabe königliche Priester. Ich finde das einen interessanten Begriff. Und warum ist das so? Weil Gott uns in seiner Liebe begegnet ist. Das Kreuz, dieses Kennzeichen eines Todes, eigentlich eine Verspottung, ist zum Zeichen der Hinwendung Gottes an uns geworden, in seiner Liebe. Und es geht darum, dass wir das verstehen. Wir sind Diener des Königs und Priester in dieser Welt für jeden anderen Menschen. Wir beten Jesus an als unseren König. Aber wir verstehen das auch so, dass wir selber die sind, die ihm dienen und ihm zur Verfügung stehen in dieser Welt. Und ich habe mir hier notiert, jeder Christ, ein Königskind mit Ewigkeitsperspektive. Auch das hat ja eine ganz große Bedeutung, oder? Jeder Christ, ein Königskind mit Ewigkeitsperspektive. Ihr Lieben, ich muss an dieser Stelle etwas einblenden, was mich gestern erreicht hat durch eine WhatsApp-Nachricht und was mich sehr, sehr berührt. Ein Mann, den ich Anfang der 2000er Jahre in Hanstedt kennengelernt habe, er war mit seiner Familie hierher gekommen, ist vorgestern Abend beim Joggen tot umgefallen. Seine beiden Kinder sind so alt wie unsere Jüngsten. Also zwischen 23 und 20. Was das für eine Familie bedeutet, kann man sich vorstellen. Welche Art von Unruhe im Leben entsteht dieser Familie? Man kann das nur erahnen. Wenn der Mann mit einmal nicht nach Hause kommt, man die Polizei benachrichtigen muss und es stundenlanges Suchen gibt danach, was ist denn passiert, bis man ihn gefunden hat? Und dann die Polizei sagen muss, wir müssen Ihnen mitteilen, Ihr Mann ist tot. Was ist das für eine Situation? Gestern Nachmittag schrieb mich die Frau an und sagte, Bernd, können wir uns nächste Woche mal treffen? Das und das ist passiert. Wisst ihr, ich glaube, wir suchen uns das nicht aus, mit welchen Menschen wir zu tun haben. Ich war dankbar dafür, dass wir hier sind. Ich bin dankbar dafür, dass wir hingehen können und können vielleicht ein bisschen da sein bei diesen Menschen. Wir wissen nicht, was Gott damit macht. Jeder Christ, ein Königskind mit Ewigkeitsperspektive. Auch an dieser Stelle möchte ich, dass das gilt. Und darum, und ich komme zu einem letzten Punkt meiner Predigt, zu einem letzten Gedanken, darum möchte ich an dieser Stelle einen Satz zitieren, der vor einigen Jahren bei einer Konferenz mal gebraucht worden ist, für eine der Willow Creek Konferenzen. Da stand in einer der Vorträge, und der wurde sozusagen für mich zum Mittelpunkt dieser Konferenz, der Satz, the local church at the hope for the world. Die Kirche vor Ort, die Gemeinde Jesu vor Ort, ist die Hoffnung für die Welt. Ihr Lieben, wir können nicht für alles in der Welt zuständig sein. Aber wir brauchen ein offenes Herz und einen offenen, wachen Sinn für die Dinge, in denen Gott uns führen will. Und er wird uns in Situationen hineinstellen, in denen er uns gebrauchen möchte. Und das ist die Verantwortung, in der wir zu stehen haben. Keiner von uns lebt für sich selber. Keiner von uns. Aber dazu brauchen wir auch ein Ja, oder? Wer vor allem danach strebt, dass sein Leben gut geordnet ist, wird unbrauchbar für Gottes Reich. Das ist auch ein Satz, oder? Frech, wenn ich das so sage, oder? Aber es ist wahr. Weil nämlich an erster Stelle die Ordnung steht und der Sinn nach Ordnung und an zweiter Stelle erst Gott. Was Gott möchte, ist, dass er uns gebrauchen kann. Und dafür bringt er manchmal unser Leben durcheinander. Dafür bringt er manchmal unser Leben durcheinander. Ich erinnere mich gut daran, an den zweiten oder dritten Satz, den eine Frau zu mir gesagt hat, als ich in ihr Haus kam, weil ihr Mann gerade gestorben war. Da sagt sie, Bernd, ich hatte mir vorgenommen, Gemeindemitglied zu werden. Ich möchte, dass du das weißt, dass ich das will. Es ist Zeit jetzt. Und dann haben wir über die Beerdigung ihres Mannes geredet. Hat mich tief beeindruckt. Und sie sagt heute, wenn das in meinem Leben nicht passiert wäre mit dem Tod meines Mannes, dann weiß ich nicht, ob ich da innerlich stehen würde, wo ich stehe. Gott hat ihren Weg und auch die Leiterfahrung in ihrer Familie gebraucht, um ihr Leben zu formen und sie brauchbar zu machen für andere, für sich. The local church, the hope for the world. Ich bitte euch, das aufzunehmen. Wir als Gemeinde hier, wir können etwas tun. Und wir können ein Teil im Bau des Reiches Gottes hier in dieser Umgebung sein. Und wir können das aber nur in dem Maße sein, wie jeder Einzelne von uns bereit ist, sich in Situationen hineinzustellen, die Gott ihm zeigt und gibt. Wir sind von Jesus Christus berufen in Gottes Reich. Das ist unsere persönliche Berufung. Wir sind von Jesus gesandt in diese Welt. Und wir müssen uns fragen, wo liegt unsere Aufgabe? Wo liegt unser Dienst am Menschen? Die Perspektive, mit der wir dabei immer umgehen, ist Gottes zukünftiges Reich. Die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Das möchten wir ins Gespräch bringen. Unsere Identitätsbegründung ist nicht, was wir tun, sondern unsere Identitätsbegründung liegt in Jesus Christus. Aber weil er da ist und weil er unser Leben füllt durch seine Gegenwart, darum ergibt sich daraus etwas für unser Leben hier in dieser Zeit. Ich möchte im Blick auf dieses Thema der Zukunftsperspektive, möchte ich uns gerne ein Lied in Erinnerung rufen, das vielleicht einige von uns kennen. Es ist wirklich so, schon ein bisschen älter. Obwohl es nicht so richtig ganz alt ist, aber es ist schon aus dem letzten Jahrhundert. Gott will, dass du lebst, was du bist, damit du kannst. Ach, das ist nicht das Lied. Entschuldigung. Da gerade, das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Aber so ist das. Es kommt. Noch haben wir sie nicht gesehen. Noch warten wir darauf. Noch nehmen wir für unsere Hoffnung Spott und Hohn in Kauf und wissen doch, es kommt ein Tag, da hört das Warten auf. Denn gerade dann, wenn jeder Mann es nicht für möglich hält, dann werden wir sie sehen, Gottes neue Welt. Dort wird es sein, wo keiner mehr den anderen vergisst, wo nicht mehr auf verbranntes Land das Blut von Kindern fließt, wo keiner mehr nach Frieden schreit, weil endlich Friede ist, weil nicht mehr unser Wille, sondern Gottes Liebe zählt in seiner Gegenwart, in Gottes neuer Welt. Dann kennen wir das Wann, Warum, wie lange und woher. Dann quälen 1000 ungelöste Fragen uns nicht mehr, denn unsere letzte Antwort ist uns Christus, unser Herr, der uns und unsere Dunkelheit mit seinem Licht erhellt, da er unsere Sonne ist in Gottes neuer Welt. Noch warten wir darauf. Noch haben wir sie nicht gesehen und haben wir in dieser Welt ein Leben zu bestehen. Schon heute soll in unserem Leben Gottes Wort geschehen, denn so nahe sich ein jeder hier an Gottes Worte hält, genauso nahe ist er Gottes neuer Welt. Ich habe mir, und damit möchte ich schließen, ein Stichwort aufgeschrieben, einen Namen. Renate Seitensticker. Kurz nachdem wir nach Irland gefahren sind, bekam ich per WhatsApp eine Nachricht von einer langjährigen Bekannten. Und sie erzählte mir davon, dass Renate Seitensticker, die in Hanstedt wohnt und zu unserer Gemeinde gehört, an Corona erkrankt ist. Und weil sie ein Mensch ist, der schon seit vielen Jahren mit einer Lungenerkrankung lebt, entwickelte sich ihre Lebensperspektive ganz ungünstig. Und eine knappe Woche, nachdem wir im Urlaub waren, erhielten wir die Nachricht, dass sie verstorben ist. Am Mittwoch wird die Beerdigung sein. Renate Seitensticker ist eine Frau, die ich in den 80er Jahren kennengelernt hatte. Ihren Mann kannte ich aus meiner eigenen Jugendzeit und Jugendkreiszeit. Sie ist 2015 nach Hanstedt gezogen, weil einer ihrer Söhne in Hanstedt lebte und hat dort eine Wohnung gefunden und hat, es war gar nicht 2015, aber 2005 war das, 15 Jahre hat sie gewohnt. Ja. 2005 ist sie nach Hanstedt gekommen und hat sich gefreut. Sie hatte sich immer gewünscht, dass, wenn ihre Kraft nicht mehr gut reicht, sie in der Nähe einer christlichen Gemeinde wohnen konnte. Und das hat Gott ihr erfüllt. Die Freie Evangelische Gemeinde war Haus Nummer 33 in Bultmoor und sie wohnte Haus Nummer 35. Und sie hat mitgelebt in unserer Gemeinde in dieser begrenzten Kraft. Aber ein Mensch mit Hoffnung. Ein Mensch mit Hoffnung. Und sie war in der Lage, Beziehungen zu Menschen aufzubauen. Das war faszinierend. Und jetzt hat Gott sie heimgeholt. Jetzt hat Gott sie heimgeholt. Und ich finde das großartig, sagen zu können, am Ende eines Lebens, ein Mensch ist nach Hause gegangen. Ist nach Hause gegangen. Wisst ihr, das in unserer Zeit sagen zu können, ist nur möglich über Menschen, die in innerer Verbundenheit zu Jesus leben. Aber solche Menschen sind in all den Grenzen ihres Lebens Hoffnungsträger in dieser Welt. Klein und königlich. Klein und königlich. Ich hoffe, dass in dem, was ich sage, ein paar Dinge stecken, die ihr mitnehmen könnt für euch und in euren Lebensalltag. Ich möchte darum beten, dass Gott das tut. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, du unser Herr und Gott, ja, wir beten dich an als unseren König. Und wir danken dir für deine Liebe. Und wir danken dir für die Perspektive, die du uns gibst, weit über unser Leben hinaus. Aber wir danken dir auch dafür, dass du uns gebrauchen willst in diesem unserem Alltag, in unserem Leben hier. Gebrauchen willst als ein Teil im Bau deines Reiches. Und ich bete darum, dass du uns hilfst, aus dieser festen Verbindung zu dir, aus dieser festen Verbindung heraus, das zu tun und das zu sein, was du möchtest. Herr, unser Leben gehört dir. Und darum nimm du uns an die Hand und führe du uns unseren Weg. Wir danken dir, dass du das tust. Und wir bitten dich, bewahre uns davor, dass wir unsere Dinge zu wichtig nehmen. Sei du uns wichtig. Danke. Amen.